Hey Jasmin, wünsche dein Birthday, das ist da. Es ist Silvester, wir feiern dich dichter und dichter. Bei Abriss-Ski oder Fix wie Kids, die im Plastikschlitten im Funken Feuerwerk Richtung Blitzlicht Gewitter schlittern. Da herrscht die Welt schon still, als du das Licht der Welt erblickt hast. Von Sydney nach Ibiza, egal als wat man dich bezichtigt hat, Minister, Sadist oder Klitschkos. Fist, alle haben heute Laune, selbst in Costa Rica. Gehen aus auf die Straße wie ein Joschka Fischer. Selbst die Pizzabötchenbäcker in Nizza sind Männer im Fist. Single Malta, Disco, Whisky, trinkender Hipster. Oder in pappesatten Straßenbahnen, in den Ruinen Barracks, die siehst. Sahen alle dieses Licht, das Wuling stand still. Bis in die Karpaten schreiben wir mit dir ein neues Lebensjahr deines Geburtstags und feiern es jedes Jahr. Die Zeit fliegt schnurstracks wie eine Wurfax. Doch sind alle fett am Grinsen, so wie Kaparatisten. Ist es your birthday, babe, wenn man bedenkt, dass du durch hast. Der Krat bleibt schmal, doch für dich trinken Leute aus dem Trichter, für die Jasmin Richter. Das sind Leute, das Feuerwerk knistern. Lassen Feuerwerke knistern, die Luft erfüllt von klimmenden Lichtern und Mäuschen, die dich bitchen wollen lassen. Wir scheuklappen sich ein Däumchen, Nucken oder Tränen wie Donald Duck in DuckTales. Sie können es sich auswählen, denn wenn wir zielen, feuern und abnicken, während wir auf Kreuzfahrtschiffen an der Flak drehen, Richtung Neuer blickend, mit den schäumenden Drinks an die feuchten Gläser klirrend. Ist es egal, einen Moment lang, egal ob Steuerbord links oder ob die Meute mit uns singt. Guten Rush, guten Rutsch, das ist für die Kleine mit dem makaberistischen Grinsen, mit dem rassigen Schmollmund und der nach Klappmesser klingenden Sing-Sang-Stimme. Manch eine hat Beine wie ein Klapperstorch, sie hat einen Charakter wie ein Fressfeind von Dumbledore. Sie ist ein Geist, der mich teilweise ab und an abfüllte wie Kanister an Tanken. Gin Tonic, Tequila, volllaufen lass wie Badewannen. Life's the bitch, hör einfach nicht hin, Herr Schlagerplatte. Krone gerichtet, gib ein Pfiff drauf. Hauptsache, du guckst dabei noch ein bisschen schick aus. Bist ja keine Putzfrau, Chiquita, Bananenschale, rutsch aus. Also, und das bei ihrer Mamescapaten gar nicht passt, ne? Hat sie trotzdem Toleranzen, so wie Tachonadeln. Wir haben Stoff für 1000 Stories in den Sakko-Taschen. Noch beim Quatschen da draußen haben wir doch meistens die Hände an den ALK-Flaschen. Hey Jasmin Richter, dein Birthday ist da, wir feiern dich dichter und dichter im Funken Feuerwerke oder Blitzlichtgewitter. Für die Frau, die mit ner Pizza kommt, für die Frau, die im Traum in meine Villa kommt. Ernst? In deiner Arschkarte? Kraft, ja, Kraft! Kraft ist auch das!